Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die 12. Folge. Wir haben die Weimarer Republik und den NS-Staat inzwischen hinter uns gelassen und schauen uns heute an, wie es im Osten Deutschlands unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs weitergeht. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Die Hitlermarken mit dem schwarz verschmierten Kopf sind seit gestern außer Betrieb gesetzt. Jeder hat gerade dem Juden Gutes getan. Die Antragsformulare zur Aufnahme in die KPD liegen auf dem Schreibtisch. Folge 12. Chaos. Es ist der 7. Mai 1945. Die deutsche Wehrmacht hat ihre bedingungslose Kapitulation unterschrieben. Die Alliierten teilen Deutschland in 4 Besatzungszonen auf, die jeweils unter amerikanischer, britischer, französischer und sowjetischer Verwaltung stehen. Damit endet nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern auch die 12 Jahre währende Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. Viktor Klemperer und seine Frau Eva haben gemeinsam überlebt. Wir erinnern uns, im NS-Regime wird Viktor Klemperer aufgrund seiner jüdischen Wurzeln zwangspensioniert, enteignet und verfolgt. Nur weil er mit einer Nichtjüdin verheiratet ist, überlebt er. Als in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 Bomben der Westalliierten über Dresden abgeworfen werden, kommen die beiden knapp mit dem Leben davon. In seinem Tagebuch dokumentiert Viktor Klemperer die Schäden und Verluste des Krieges. Die meisten Nachbarn aus dem Ghettohaus, in dem das Ehepaar in den letzten Jahren haust, sind tot. Sie wurden deportiert und ermordet oder sind in den Flammen von Dresden umgekommen. Einen Teil ihres Eigentums kann das Paar unbeschadet retten. Auch Viktor Klemperers Manuskripte zur Sprache des Nationalsozialismus sind noch da. Einige konkrete Beispiele aus dieser Arbeit haben wir scheinbar nebenher in den letzten 6 Folgen gehört. Begriffe wie Judenhaus, in dem die Klemperers wohnen mussten, oder Laufjude, wenn er nicht mit der Straßenbahn fahren durfte. Diese Beobachtungen hat Klemperer heimlich dokumentiert. Nun kann er sie vollenden. Und 1947 erscheint das Werk mit dem Titel LTI, Notizbuch eines Philologen. LTI, das steht für Lingua Tertii Imperii, also lateinisch für Sprache des Dritten Reichs. Klemperer beschreibt 12 grundsätzliche Eigenschaften der nationalsozialistischen Sprache, zum Beispiel Emotionalisierung oder Marginalisierung. Er analysiert, durch die ständige Wiederholung bestimmter Begriffe habe die Sprache des Dritten Reichs ihre volle Wirkung erzielt. Wir Nationalsozialisten und Faschisten, einen wirklichen, fruchtbaren Frieden als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs den Eintritt und darum in das deutsche Reich lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf und Sturm bricht los! Interessant ist, dass Viktor Klemperer auch in den Jahren nach dem Krieg noch Spuren der NS-Sprache in den Zeitungen findet. Kein Wunder, möchte man sagen. Das NS-Regime ist zwar weg, aber die bis vor kurzem überzeugten Nazis und Parteianhänger sind natürlich trotzdem noch überall. Ihr merkt schon, die Zeit nach dem Krieg ist ganz schön wild. Auf der einen Seite wird einiges wieder wie vorher. Die Klemperers dürfen in ihr Haus zurück. Sie werden wieder auf der Straße gegrüßt, dürfen wieder arbeiten, regulärer Teil der Gesellschaft sein. Auf der anderen Seite mangelt es an vielem. Die Versorgung der Zivilbevölkerung verläuft schleppend. Zahlreiche deutsche Städte liegen in Schutt und Asche. Menschen sind heimatlos oder vertrieben, haben keine Familie mehr und bislang verfolgte Menschen müssen überlegen, ob sie in dem Land leben wollen, das sie vernichten wollte. Und damit starten wir jetzt in die Tagebücher der Jahre 1945 bis 1947. Mit Udo Samel als Viktor Klemperer. Внимание, говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Dölschen, Sonntag, 17. Juni 1945. Bei jeder Sendung dutzende Male täglich gibt Radio Berlin die Zeit an. Und das ist ein Segen. Aber wenn Berlin 20 Uhr sagt, ist es bei uns 19 Uhr und in Bremen 21 Uhr. Die Russen haben in Berlin Moskauer, in Dresden Sommerzeit, die Engländer mitteleuropäische. Ich frage unterwegs immer wieder, wie viel Uhr? Antwort regelmäßig, ich habe auch keine mehr. Zu Katz, zu Neumark, wanderte ich endlos durch ganz zerstörte, ganz verödete Straßen, sah Flüchtlinge mit ihrem Gepäck so elend kauern wie 100 Mal unterwegs, aber sie fürchten keine Bomben mehr. Und das Plündern der Russen hat im Wesentlichen aufgehört. Der entscheidende Eindruck ist immer der des absolut Schwankenden. Ich werde ständig an die Räterepublik München 1919 erinnert. Am Sonntag, den 10. sind wir hier angekommen. Die erste Nacht schliefen wir beim braven Karlau, die zweite schon in unserem Haus. Wir hatten uns oft ausgemalt, wie es sein würde, wenn wir wirklich einmal hierhin zurückkehren sollten. Mir war es eigentlich ein widerwärtiges Gefühl. Eva, deren geradezu stündliches Aufblühen mir das größte Glück bedeutet, Eva sagte, wir würden ganz eingesponnen in unserem Garten leben. Stattdessen stehen wir vom ersten Augenblick an in einem triumphalen Mittelpunkt und schwanken zwischen Gerührtheit und Menschenverachtung. Einige sind bestimmt ehrlich, andere. Es begann gleich beim Heraufkommen. Eine junge Frau lief uns nach. Wir haben so oft von ihnen gesprochen. Wir kannten sie beide nicht, Frau Dr. König. Wir mussten bei ihr Kaffee trinken. Wir wurden mit Zigaretten und sonstigen Aufmerksamkeiten überhäuft. Wir haben auch ihren Mann kennengelernt. Sie macht keinen bösartigen Eindruck. Aber, jeder will nur zwangsweise PG gewesen sein, auch der Dr. König. Wir kamen zum Bürgermeister Scholz. Er begrüßte uns mit feierlicher Ansprache. Das uns angetane Unrecht müsse gänzlich gut gemacht werden, das Haus sei nun wieder unser freies Eigentum. Wir wurden dann in die Begerburg geführt, den ehemaligen Hochsitz der Partei. Mit Zigaretten wurden wir geradezu überhäuft. Man steckte uns Lebensmittel und echten Kaffee zu. Ein älterer Mensch hat mir einen eigenen Anzug geliehen, damit ich vor hohen Behörden nicht allzu schäbig erscheine. Inzwischen hat man mir die Mottenlöcher in einer sonst sehr passablen Hose gestopft. Für die wunden Füße habe ich ein paar ganz weiche und neue Lacktanzschuhe bekommen und ein paar tadellos passende Kalblederstiefel. Verbindung mit der versunkenen Judenwelt fand ich zuerst bei Neumark. Von ihm erfuhr ich, dass die Leute der Sporergasse, Riegers und Feders, tot sind. Dass aus der Zeughausstraße der fast gelähmte Kornblum umgekommen sei. Mein zweiter Weg galt Katz. Er ist schmal und blass, arbeitet von 7 bis 23 Uhr. Ich forderte ihn auf, uns zu besuchen. Ja, man habe ihm einen Wagen zur Verfügung gestellt und wenn er Benzin bekomme, seine Frau fuhr wild dazwischen, wir brauchen Ruhe und Benzin bekommst du doch nicht. Ja, wenn du eine Flasche Schnaps zum Tauschen hättest und wenn du im KZ gesessen hättest. Freitag, 22. Juni. Am Morgen wagte ich mich mit dem Brief an Annemarie auf die Post. Die Hitlermarken mit dem schwarz verschmierten Kopf sind seit gestern außer Betrieb gesetzt. Man gibt den Brief am Schalter ab und zahlt das Porto. Vielleicht kommt er in 2-3 Tagen ans Ziel. Einer von den Gemeindeleuten war ein paar Tage zuvor an den Zaun gekommen. »Ich soll Sie von dem Sachse bei Braune unten grüßen.« »Sachse?« »Nur so ein kleiner Schwarzer. Er sagt, Sie hätten mit ihm zusammen im Judenhaus gewohnt.« »Sachse?« »Ach nee, ich glaube Schwarz. Nun ist er Betriebsdirektor in der Brotfabrik.« Es war bei aller Sympathie, primo loco, doch die Brotverbindung, die mich sofort den ziemlich weiten Weg nach Freital zu herunterhumpeln ließ. Schwarz thronte kinomäßig in großem Privatkontor. Wir tauschten Erinnerungen und Erlebnisse. Schwarz bekam eine Einladung und Kirschenversprechen hier herauf, ich ein Brot unter den Arm. Schwarz sagte, mit Getreide würden wir von Russland reichlich versehen. Vormittags erschienen Schulz und Neithardt, wollen einen antifaschistischen Verlag aufmachen. Nach gegenseitiger Beschnupperung bot ich an, mein Tagebuch seit 33, das Tagebuch des Alltags, der kleinen Erlebnisse. Ich bin trotz Koddrigkeit und wankenden Bodens so übervoll von Plänen. Was freilich der Arbeitslust die Waage hält, ist die ganz gemeine Genusssucht. Noch einmal gut essen, gut trinken, gut Autofahren, gut am Meer sein, gut im Kino sitzen. Kein 20-Jähriger kann halb so lebenshungrig sein. Montag, 25. Juni 45, gegen 19 Uhr. Ich muss allmählich anfangen, systematisch auf die Sprache des Vierten Reiches zu achten. Sie scheint mir manchmal weniger von der des Dritten unterschieden als etwa das Dresdner Sächsische vom Leipziger. Mittwochnachmittag, 27. Juni. Ich kann, falls nötig, von Schlüter 500 Mark leihweise haben. Schlüter hat ganz zuletzt noch 38.000 Mark für einen Waggon seines grässlichen Schlütertees bekommen. Freitagnachmittag, 29. Juni 45. Am Mittwoch kam Dr. König zu uns. Er habe an Annemarie geschrieben und bringe ihre Antwort, wonach meine Manuskripte wohl erhalten seien. Gleich darauf kam Jung. Das Auto seiner Firma, die die Brücke in Pirma herstellt, warte draußen. Ein großer, schöner Mercedes mit eingebautem Holzgasofen. Wir fuhren stolz los. Erstes Versagen an der Bienertmühle. Langes Basteln, schließlich musste uns ein gutmütiger Russe mit seinem Laster ein Vierteldutzend Mal im Kreis schleppen, ehe der Motor wieder anlief. Danach ging es mit Zittern und Zagen bis über Niedersedlitz hinaus, da machte ein Rad schlapp. Immerhin, um 3:30 waren wir in Pirna, wo wir von Annemarie und Dressels freundlichst aufgenommen wurden. Freundlichst. Das hieß nicht mit reichlichem Essen, und das machte mir auch Dressels bequeme Lauheit nicht sympathischer. Glauben Sie wirklich, dass die SS solche Grausamkeiten begangen hat? Und weswegen? Aber Hauptsache war, dass eine noch gar nicht abschätzbare Menge von Wäsche, Wollkleidung für Eva, Silberzeug genauso gut erhalten war wie die Manuskripthäufung. Bei Annemarie und Dressel, bei Schmitz, bei Vogels, überall spüre ich die bürgerliche Abneigung gegen die Arbeiter und Radikalinskis der KPD. Und dazu kommt, auch bei den KPD-Arbeitern, die Angst vor der gänzlichen Ausboverung durch die Russen, die alles Vieh und alle Maschinen fortschleppen. Samstag gegen Abend, 30. Juni. Auf der Gemeinde steht eine lange Schlange nach Lebensmittelkarten. Ich habe einen Ausweis, bevorzugt abgefertigt zu werden, als Jude und wegen meines hohen Alters, und bin sofort fertig. Aber die Landesverwaltung existiert noch immer nicht. Keine Position, kein Geld. Mittwochvormittag, 4. Juli. LTI weiterlebend. Im Sportbericht der jetzigen Zeitung finde ich kämpferisch. Im Radiovortrag über den Neuaufbau der Feuerwehr war heute Morgen buchstäblich das dritte Wort Einsatz, Einsatzwilligkeit, einsatzbereit. Man sollte ein antifaschistisches Sprachamt einsetzen. Gestern Nachmittag kamen die überlebenden Sachen aus Pirna. Sie haben ihre besonderen Engel gehabt. Was sind wir überreich gewesen? Meine riesige Markensammlung ist vorhanden. Wir wollen versuchen, sie zu verkaufen. Nur Land hat mir noch Besitzwert. nur Lexika jeder Art, nur einen Wagen, nur ein gutes Radio möchte ich noch haben. Mittwochabend, 11. Juli 1945. Gestern das Erwachen aus dem allzu schönen Märchen. Erst schien es sich fortzusetzen. Der Oberbürgermeister der Stadt Dresden gibt sich die Ehre, Herrn und Frau Professor Dr. Klemperer zur Eröffnung des Interimstheaters einzuladen. Das schmeichelt wonnig. Dann unter den Gästen zu meinem höchsten Erstaunen und mich begrüßend, als wären wir gestern das letzte Mal zusammen gewesen, das Ehepaar Kühn. Und neben mir, mit noch größerer Selbstverständlichkeit, Janenski. Und? Kommen Sie doch mal zu uns. Wir beraten den Neuaufbau der kulturwissenschaftlichen Abteilung und die Rüdigerin sei auch noch da. Man lässt die Feinde des neuen Regimes ruhig an der Arbeit, die natürlich zur Wühlarbeit wird. Ich sagte sehr unverhohlen meine abweichendste Meinung und lehnte jedes Kommen strikte ab. Ich bin furchtbar pessimistisch geworden im Punkt der Änderung des deutschen Sumpfes, des Friedens, der Menschheit überhaupt. All diese schönen Phrasen und Gelöbnisse habe ich schon 1918 gehört. Und dann kamen die Freikorps. Sonnabendmorgen, 14. Juli. Gestern Besprechung meiner Gehaltsforderung bei der neuen Landesverwaltung. Neumark gibt meinen Ansprüchen geringste Aussicht. Geld fehlt und mehr noch als Geld alle Sympathie für jüdische Ansprüche. Montagmorgen, 16. Juli 1945. Eva sagt, kam früher ein eiliger Brief, war er von der Gestapo. Jetzt, der Oberbürgermeister gibt sich die Ehre. Mein innerliches, ständig wiederholtes Motto, ich will sie nutzen, diese kurze Spanne. Aber ich liege im plumpen Fauteuil auf der Diele, sehe ins Grüne, in meinen Garten und lasse das Radio an mir vorüberspielen. Dölschen, Juli 1945. Am 19. brachte der Ungar den ersehnten Kater. Weiß mit grauen Flecken, stammt aus der Gegend von Moritzburg, heißt Moritz und wird wohl Meusche genannt werden. Am späteren Nachmittag und bis in den Abend hinein war die Mai hier. Wesentliches des Mai-Berichts. Aus Leipzig alle Professoren nach Westen geflohen. Sonnabendmorgen, 21. Juli 1945. Die Zeit verrinnt unter Hitze, Herzbeschwerden, trockenem Brot. Jung sagte, die Russen schleppen unsere Maschinen weg, die Amerikaner sprengen sie einfach. Dies Sprengen war mir neu. Am Abend ließ mich Jung an den Zaun rufen, es gebe jetzt eine Nichtigkeitserklärung für solche, die zum Parteieintritt gezwungen worden seien. Ihn, Jung, habe Sonntag gepresst, der flüchtige Ortsgruppenleiter. Ich sagte zu Jung, berufen Sie sich auf mich, insofern ich Sie als freundlich und keineswegs narzisstisch gekannt habe. Man hat mich mehr missachtet als einen Hund. Man bewirbt sich jetzt mit allen Mitteln um mich. Was wird morgen sein? Dienstagabend, 24. Juli 1945. Wir haben seit Wochen kein Fett bekommen. Was nutzen die Schwerarbeiterkarten? Aus der Gärtnerei hinter dem zerstörten Häuserblock am Dorfplatz holte ich einige hundert Gemüsepflanzen für den Garten, bekam dort auch ein paar junge Kohlrabis zugesteckt, die uns die Abendsuppe verschönern sollen. Donnerstagmorgen, 26. Juli 1945. Wenn ich jetzt sterbe, bekomme ich eine schöne Leiche. Jeder kennt mich hier, begrüßt mich, drückt mir seine Freude über unsere Rückkehr aus. Wie viel Prozent davon sind Herzlichkeit? Wie viel Berechnung? Gestern besuchte uns die Witwe des Schlächtermeisters, dessen gute Kunden wir waren, brachte Blumen und Zigaretten, war ganz alte Freundin. Aber dann erschien der Sohn, der Studienrat ist. Der kommt doch sofort wieder ins Amt. Ja, Herr Professor, er war doch bei dem Verein. Er musste doch. Und nun schippt er. Keine Bitte an mich, aber doch eine. Später kam Schulz, Fackelverlag. Fühlt sich durchaus wie ich der KPD gegenüber schwankend. Sie muss ausmisten, aber es fehlt ihr an intellektuellen Mitgliedern. Ich will nicht rein idealistisch entscheiden, sondern kalt berechnend, was für meine Situation, meine Freiheit, mein noch zu leistendes Werk das Beste ist. Russland, USA, Demokratie, Kommunismus. Vielleicht habe ich schon Position bezogen, als ich meine Gegnerschaft zu kühn offenbar gemacht habe. Montagvormittag, 30. Juli 1945. Ich korrigierte eben die LTI-Einleitung, fast 7 enge Maschinenseiten. Mittwoch, 8.45 morgens. Gestern Abend bei Scholz. Er sagt, die KPD fürchte die Wahlen, wolle sich nicht zu viele Leute verfeinden. Ich eiferte gegen diese Politik. Bürger und gar gewesene Nazis gewinnt sich die KPD bestimmt nicht hinzu. Scholz mit ehrlicher Trauer. Im Anfang, Herr Professor, da hatte doch alles solchen Schwung. Und jetzt? Am 10.8. suchten wir beide den neuen Mann in der Begerburg auf, Seidemann. Etwa Mitte 30, jahrelang in Zuchthaus und KZ gewesen. Ein sehr ruhiger und nicht ungebildeter Mann. Am Nachmittag erschien unvermutet Elsa Kreidel, sehr schmal geworden, sehr krank aussehend. Nach ihren Informationen ist alles tot, oder fast alles, was an Juden von hier nach Polen oder Theresienstadt geschafft wurde. Ida Kreidel, Paul Kreidel, gehängt, Käthchen Sarah Voss, Hirschels, Kahlenbergs, damit wohl auch Frau Ziegler, Lissi Meierhof, Caroli Stern. Sodann war an Elsa Kreidel wichtig die erbitterte Angst vor den Kommunisten. Ich glaube, sie zöge ihnen noch immer die Nazis vor. Freitagmorgen, 17.08.45. Gestern Abend platzte irgendetwas im Radio. Das Haus steht mir verödet wie nach einem Kindermord. Das Radio hat etwas Opiumartiges, Betäubendes an sich. Man döst dabei, schläft, kommt gedankenlos und ungelangweilt über die Zeit. Sonntag gegen Abend. Ich ging vom Mangel an Kaffeeersatz getrieben, den ebenso langen wie schönen Weg nach der Kaspar-David-Friedrich-Straße. Elsa Kreidel nahm mich freundlichst auf. Ich bekam von ihr Kaffeeersatz, einen Hut ihres Mannes, Schnürsenkelfragmente und französische Bücher. Elsa Kreidel, durchaus gut und gütig, zeigte doch wieder ihre engstirnige Kleinbürgerlichkeit. Alles in ihr ist Angst und Antipathie den Kommunisten und Russen gegenüber. Ich werde aber auch in Quanto Russen bald der Einzige in ganz Dresden sein, der noch ein halbwegs verteidigendes Wort findet. Donnerstag, 30.08.45. Um 4 Uhr erste Sitzung des Kulturbundes. Hier sprach Professor Wachs. Er bitte um unsere Mitarbeit, darauf ich, es müsse aber auch geklärt werden, wer zu uns zähle. Fall Kühn. Schroffer Widerspruch von Janenski und leider auch von Gehrig aus offenbar falsch verstandener demokratischer Weitherzigkeit. Er nannte mich subjektiv und schulmeisterlich. Ich kämpfte erregt und fand auch bei etlichen Anklang, aber niemand wagte, das heiße Eisen anzufassen. Sonntag, 2. September 1945. Vormittags Begerburg. Aus den beschlagnahmten Sachen nahm sich Eva Noten, ich mir narzisstische Bücher. Das gab eine volle Einkaufstasche. Natürlich glaubten auf dem Rückweg alle, wir hätten Kartoffeln gehamstert. 6.9.45 traf den freundlichen Prokuristen der Firma Schlüter. 1953. Die Firma Schlüter stellt Heilbäder und Kräutertees her. Ich habe die meiste Zeit stehend Tüten gefüllt, ein bisschen geklebt, ein bisschen abgewogen. Er arbeitet jetzt in irgendeiner Schokoladenfabrik und schenkte mir eine Tüte Puddingmehl. Gestern schickte er seinen Sohn zu mir mit der Bitte um ein Attest, dass er trotz seines Hakenkreuzes judenfreundlich gewesen. Am Mittwoch hielt ich meinen ersten Vortrag nach mehr als 10 Jahren. Der Saal soll 130 Leute fassen, es mussten noch Stühle hineingestellt werden, Überfülle, drückende Hitze, mäuschenstilles Publikum. Ich hatte nur Stichworte aufgeschrieben. über den narzisstischen Verrat an der Wissenschaft. Ich sprach ganz frei 5 Viertelstunden lang. Reden kann ich noch. Dienstagvormittag, 18. September 1945. Berliner Radiovortrag. Man hat 45 Lehrlinge weltanschaulich geschult. Wie oft ich Ausrichtung, Einsatz, kämpferisch zu hören bekomme, ist gar nicht zu sagen. Fehlt nur noch fanatisch. Freitagvormittag, 28. September 1945. Denn der Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe, gerade sie ist im großen Weltgetriebe, für das Herz wohl der schönste aller. In den letzten Jahren war oft von einem Farbfilm die Rede, die Frau meiner Träume. Eva mochte ihn gern sehen, aber sie wollte nie allein hin, da mir der Zutritt verboten war. Jetzt aber fehlte uns immer die Zeit dazu. Schließlich sagte Eva mit einiger Rührung, da jetzt die Feiern für die Opfer des Faschismus toben, diesen Film zu sehen, werde unsere Privatfeier sein. Die Farben waren wirklich sehr fein und diskret, aber der Film selbst eine abgelatschte Ausstattungsrevue. Die Heldin kopierte Zara Leander, war aber ordinär. Wir frieren bei sehr herbstlichem Wetter ungemein und rettungslos. Alles stockt, ist unentschieden, chaotisch. Im Haus, im Beruf, in jeder Hinsicht. Neumark hat die bösesten Erfahrungen gemacht. Eine Stadträtin Fenske sagte ihm, er sei Mittelsmann zwischen Juden und Gestapo gewesen. Schlegel berichtete, bei Betriebsratswahlen in Leuna erhielten SPD 23, Demokraten 3 und KPD 1 Stimme. Sonnabendmorgen, 13.10.45. Wachs als Leiter der Volkshochschule plötzlich unmöglich geworden. Man denunziert ihn, PG gewesen zu sein. Ob ich sein Nachfolger werden wolle? Ich sagte zu. Montagmorgen, 15.10.45. Wunderschöne Herbstfarben im Garten, besonders der zarte japanische Ahorn in tiefem Rosarot. Absoluter Friedensort hier, wenn man aus der Ruinenstadt kommt. LQI übernimmt LTI mit Haut und Haaren. Sogar Becher schreibt andauernd kämpferisch. Der ganze heutige Nachmittag überfüllt von Besuchern und jeder muss nur eine Schnitte Brot zum Kaffee mitessen und jede Schnitte fehlt, zumal Eva nur noch Arbeiterkarte hat. Seidemann kam, um Klavierstunde zu nehmen, als wir eben mit Kaffeetrinken begannen. Stern, Vater und Sohn aus Leipzig, auf Geschäftsreise hier fast gleichzeitig. Dazwischen hinein Schlegel, Berufsberatung für seinen Sohn, der aus der Gefangenschaft heimkehrte. Dann die kleine Hilde Rasch, dann Peter Karlau. Donnerstag, 8. November 45 vormittags. Hauptinhalt der Tage außer den vielen Besuchern, Wirtschaftswegen etc. ist das Radio. Radar, so klang das magische Wort, die Strahlenerfindung der Engländer, die ihnen den See- und Luftsieg verschaffte. In den Vortrag hinein ein Stück Hitlerrede, gerade das Stück, das ich einmal vor dem Freiheitskampf stehend selber hörte. Und wenn der Krieg 3 Jahre dauert, da haben wir ja auch mitzureden. Und wenn er 4 Jahre dauert, wir werden nicht kapitulieren. Es war seine Stimme, sein gehetztes und hetzerisches Wutgebrüll. Ich erkannte es deutlich wieder. Ich war seit Juni nicht bei Katz gewesen. Eva seit unserer Rückkehr überhaupt noch nicht. Er sieht sehr gealtert, blass und elend aus. 1942, gestern Mittag wieder Gestapo, das 4. Mal in 14 Tagen. Ich wurde geohrfeigt. Schön siehst du aus. Als ich auf Befragen angab, bis 1935 im Amt gewesen zu sein, wurde ich von 2 mir schon bekannten Kerlen zwischen die Augen gespuckt. Er erzählte, dass sich der eine unserer beiden Gestapo-Bluthunde, Weser, der Kleine mit den dunklen, tückischen Augen, der Spucker, vergiftet habe. Von Clemens, dem Schläger, und von Köhler, dem Judenpapst, fehlt noch Nachricht. Sonntagnacht, 11. November 1945. Kaltes Schlackerwetter, zersplitterte Tage, immer neue Besucher, meist Hilfesucher. Am Morgen, wir saßen noch beim Frühstück, erschien mit 2 schweren Mappen Kunsch. sein Vater vor wenigen Wochen gestorben. Meine Größe. Er erlaube sich. Ein schöner schwarzer Anzug, 3 Paar Strümpfe, richtig passende Stiefel, Krawatten, 2 Oberhemden und viele gesteifte Kragen dazu. Ich war sehr gerührt, denn Kunsch, mit dem ich nie sonderlich intim gewesen, war nie PG und seinen Vater haben die Nazis herausgeworfen. Samstagabend, 17. November 1945. Seidemann, vorgestern Abend eine Weile bei uns, warb mich dringend für die KPD. Meine Lage ist insofern grundlegend verändert, als ich einer der 4 Parteien beitreten muss, wenn ich als Opfer des Faschismus, als Rasseverfolgter aufgenommen werden soll. Sonntagabend, 18. November. Ich hielt heute Nachmittag von 6:45 bis 7:30 auf der Begerburg vor etwa 100 Leuten den Premierenvortrag. Die Sprache des Dritten Reiches. Von 2 Seiten wurde ich aufgefordert, ihn vor größerem Publikum zu wiederholen. Dienstagabend, 20. November. Ein furchtbarer Schnupfen quält mich. Die Antragsformulare zur Aufnahme in die KPD liegen auf dem Schreibtisch. Bin ich feige, wenn ich nicht eintrete? Bin ich feige, wenn ich eintrete? Eva tendiert zum Eintritt, und ich bin eigentlich dafür entschieden. Aber es kommt mir wie eine Komödie vor. Genosse Klemperer. Wessen Genosse? Heidebrück schreibt unter dem 16. November, die Urkunde ihrer Ernennung ist bei mir eingegangen. Ich bitte Sie, dieselbe bei mir in Empfang zu nehmen. Ich gehe heute hin. Gleichzeitig gebe ich meinen Antrag auf Aufnahme in die KPD ab. Der Tag gestern zerronnen. Vormittags oben im Dorf 10 Pfund Körner bei Pfeifers gekauft, die Hacke beim Schmied noch nicht fertig. Die Finger sind so starr, dass ich nicht weiterschreiben kann. Montagnacht, 26. November. Am Freitag stieß ich auf den zwergenhaften Kühn, der mich grußlos anstarrte, was ich ebenso erwiderte. Ich traf nachher Janenski, der sich vor zwangloser Herzlichkeit nicht zu lassen wußte. Ich erwiderte auch hier Gleiches mit Gleichem, sagte, ich wolle Kühn nicht um sein Brot, wohl aber von seinem Katheder herunterbringen. Janenski zeigte mir mein Zimmer. Es ist sehr hübsch, aber unheizbar. Die Sängerin Ulrich erzählt, in der Neustadt habe an verschiedenen Häusern gestanden, nieder mit der KPD. Ich werde einsam sein unter meinen Kollegen und vielleicht schießt mich mal ein Student vom Katheder. Mittwochmorgen, 26. Dezember 1945. Zum ersten Mal seit Jahren konnte ich Eva etwas schenken. Die Radierungen von Hanusch, 2 schwere Hämmer, eine qualvoll schwere Brechstange. Dazu noch Rhododendren. Im Lauf dieses Abends trank ich 11 Schnäpse und vertrug sie merkwürdig gut. Das Radio bringt in ungemeinster Häufung fromme Weihnachtsmusik. Dagegen fallen nun schon seit Wochen die Morgengymnastiken fort. Am Vormittag zu Rat Dr. Dressel bei uns. Verhaftungswelle in Pirna. Er hat bis 43 der SA angehört. Ich gab ihm ein Zeugnis. Er habe mich unter schwerer Eigengefahr auf der Flucht beherbergt. Das soll noch helfen. Montag, 19 Uhr, 31.12.45. Während ich Fräulein Bernd Audienz gab, zeichnete mich Erich Seidemann. Ich sagte zu Fräulein Bernd, heute hätte ich eine gewisse Macht, aber ob ich sie morgen noch hätte, sei zweifelhaft. Immerhin dieses Jahr, doch wohl das märchenhafteste meines Lebens. ...1946. Die sächsische Bevölkerung hatte der Welt beweisen können, dass sie willens ist, alle kriegstreibenden Elemente aus ihrer Mitte auszumerzen. Der Volksentscheid in Sachsen über die Enteignung der Kriegsverbrecher. 100.000 Kriegsgefangene aus der Sowjetunion wurden entlassen. Liebe Mäke, dich grüßt deine Hertha. Es ist mir noch unfassbar, dass du einer der ersten Heimkehrer bist. Lieber Vati, als Begrüßungsmaß koche ich dir einen ganz großen Topf Kartoffelsuppe mit Pilz. Die Technische Hochschule in Dresden ist nunmehr wieder eröffnet worden. Sonntag, 20. Januar 1946. Schneidermeister Anders lieferte den Anzug. Mein erster neuer Anzug seit 1935 oder 36. Der erste, den ich auf eigene Rechnung nach Maß anfertigen ließ. Als ich mich 1912 für das Studium in München ausrüstete, ließ ich auf Bertholds Kosten Gehrock und Frack anfertigen. Seitdem von der Stange. Sonntagnachmittag, 27.01.46. Manchmal sehr down. Dann wieder Auftrieb und Glücksgefühl des Anerkanntwerdens. Ein bisschen komödienhaft kommt mir die Du-Ausbreitung vor. Ich sagte neulich ganz heimlich, Prolete rechts, Prolete links, das Weltkind in der Mitte. Sonntagvormittag, 3. Februar. Politisch beherrscht auf der Sowjetseite alles der Gedanke der deutschen Einheit, der Antifa-Blockeinheit und der SPD-KPD-Union. Via Hoppe bekam ich Zeitung aus der amerikanischen Zone zu Gesicht. Dort will die SPD nichts von der KPD wissen. Und die CDU mag im Westen als Zentrumspartei gut sein, hier ist sie Cloaca Maxima, Refugium Nazisticum, und geht eines Tages hoch. Als mir Wollschläger vor einer Zeit sagte, er wünschte, hier würde Sowjetstaat, war ich erschüttert. Jetzt wünsche ich selber. Berlin-Fahrt, KPD-Tagung. Der Fahrer sehr jung, durch Kopfschuss als Flieger abgeschossen. Neben ihm Gute, Anfang 40. Sehr gebildet, sehr energisch. Dreimal Zuchthausstrafen erhalten und abgesessen. Jetzt Ministerialdirektor. Im hinteren Wagen Grundig, Maler, 45 Jahre, eisgrau. Alter KPDer. Gefängnis, KZ. Jetzt zum Rektor der Akademie bestimmt. Laux, 50 Jahre etwa, Musikjournalist, antinazistisch, behauptet sich all die Jahre hindurch, ohne PG zu werden. Im Haus der KPD in Pankow bekam jeder einen Quartierzettel und ein großes Esspaket. Dann in das Konferenzlokal, ein sehr großer Saal, gewiss an 300 Leute. Vor ihnen an zwei rotbedeckten Tischen saß das Präsidium. Ich hatte meine Leute verloren und setzte mich ganz hinten im Saal. Da sagte Pieck, Sozialistische Einheitspartei, der strebt eine wahrhafte Demokratie. Wir begrüßen unsere auswärtigen Gäste. Wir bitten im Präsidium Platz zu nehmen für Sachsen, Genossen Klemperer. Auf den Stufen begegnete mir Pieck, gar nicht größer als ich, aber wie eine Mauer, nicht fett, aber durchweg massig, hindenburgisch. Ich versank in seiner Flosse, ein mächtiger, bedeutender Kopf, volles graues Haar. Man gibt ihm höchstens 60 Jahre, keineswegs 70. Ich saß bis etwa 5 Uhr auf meinem Ehrenplatz, schwerst erkältet, mit platzendem Kopf. Die Reden rauschten ziemlich dösig an mir vorüber. Inhalt: Die KPD will tolerant sein, sie will die Partei der Intelligenz sein und sie ist national und antiseparatistisch. Danach hatte Gute noch in der Wilhelmstraße zu tun. Das zerstörte Gebäude, bei dem wir hielten, war das Hotel Adlon. In der Wilhelmstraße erkannte ich das erhaltene Palais hinter dem großen Hof, in dem ich 1924 bei Ebert war. 1924. Am interessantesten der Abend beim Reichspräsidenten in einem prachtvollen Palais. Der Geheimrat Engwer stellte mich dem Präsidenten vor. Donnerstagnachmittag, 28.02.46. Seit 2-3 Tagen ist mein Herz in so bösem Zustand wie noch nie zuvor. Heftigste Schmerzen beim Gehen. Ich muss alle paar Schritte anhalten. Eva war viele Stunden auf Nahrungssuche. Sie bekam bei unserer Maria Kube ein Mittagbrot und morgen will Maria uns einen Eimer Kartoffeln bringen. Inzwischen schickte Seidemann etwas Brot und Getreideflocken, die wir in heißes Wasser auflösen. Sonnabend, 6. April, abends. Gestern vor 9 Uhr aus dem Haus. Jeder Schritt tut noch schütternd weh. Helf er sich. Zur KPD am Albertplatz, zu Schwarz und Grüttner. Zigaretten? Nein. Hose auf Bezugsschein? Nein. Mittagessen? Ja, um 1 Uhr. Zur Volkshochschule. Um 1 Uhr wieder auf der Partei. Enttäuschung, kein Mittagessen. Ich hatte ein paar trockene Schnitten bei mir, das musste reichen. Ich ackere jetzt Kühns Sinn des Krieges durch. Der Mann muss vom Katheder. Montagvormittag, 29.04. Mich beherrscht sehr stark das Gefühl, der neuen Volkshochschule mein Gepräge gegeben zu haben. Ich sprach gut, sehr gut sogar, und völlig ruhig und sicher. Der Beifall war groß, sehr langes Klatschen. Es war keine Anzeige in der Zeitung erschienen, es herrschte schönes Wetter und Baumblüte, es war 14 Uhr, ungünstigste Zeit, dennoch etwa 400 Leute. Mittwoch war Maifeiertag. Ein paar rote Papierfähnchen hatte die Gemeinde geschickt. Eva fand in der Garage ein altes Inlet und machte daraus 3 ansehnliche Fahnen. Freitagabend, 10. Mai. Alles will, schriftlich und mündlich, rehabilitiert sein. Alle Rehabilitierten wollen Posten am Abendgymnasium. Jeder hat gerade dem Juden Gutes getan, rechnet auf meine Hilfe. Neulich war eine Frau hier, blond, dümmlich, wenig gebildet. Es ergibt sich, ihr Mann war der Vertrauensarzt am Sternplatz, der mich trotz des Judensterns freundlich behandelte. Ich soll ihm das jetzt bestätigen, vielleicht bringe es ihm seinen Posten wieder. Ich gebe das Zeugnis und die Frau zieht ihr Portemonnaie. Was bin ich Ihnen schuldig? Seit 3 Tagen morgens und abends Gerstensuppe, die heute zu Ende ging. Ich habe für diesen Juni eine Monatskarte der Straßenbahn gekauft. Das Schwarzfahren ging mir auf die Nerven. Sonntag, 30.06.46 nachmittags. Sehr heiß, sehr abgekämpft, geschwollen und zerrissen. Haupterlebnis Greifswald und der zerknitterte Herr Jacobi mit dem Hörrohr vor dem Katheder, Dekan, mich umwerbend wie eine Diva. Wir brauchen einen bedeutenden Mann. Sie bekommen Haus und Garten. Sie haben Ruhe, ihre Bücher zu schreiben. Nur einen Wagen kann man ihnen nicht geben, aber wir sind eine kleine Stadt. Natürlich hat das mein Selbstgefühl sehr gehoben und meine Gedanken wandern seitdem durchweg in der Richtung See, Ruhe, König im Dorf, Bücher schreiben können, keine Zerrissenheit. Eva ist einigermaßen in diese Fantasie eingesponnen. Die beiden Berlin-Tage. Das war laut großem Anschlag an den Litfaßsäulen Kundgebung im großen Sendesaal des Rundfunkhauses. Es sprachen zuerst der hinkende Oberbürgermeister Werner, Banalitäten brüllend, und Becher, bereits sehr lange. Danach der Rektor Strux, lang, langweilig. Ich ging auf den Gang hinaus. Während ich mit meinen Leuten verhandelte, sprach mich ein fremder, blonder Junge an. »Onkel Viktor!« Ich war gleich im Bilde. Mein Neffe Peter, den ich nie, buchstäblich nie zuvor gesehen habe. Man sei umgezogen, der Mutter gehe es leidlich. Peter muss mich für einen Tenor oder Boxer gehalten haben. Als ich nämlich in den Vorraum hinaustrat, wurde ich von 2 Fotografen in eine scharf beleuchtete Ecke gezogen, mit Stuhl und Wandschirm zurechtgesetzt und wiederholt geknipst. In der Schlüterstraße stellte sich mir Werner Kraus vor und riet mir dringend von Greifswald ab. Leipzig gebühre mir. Wir benutzten den Spätnachmittag zu einem kleinen Gang durch die Ziegelstraße, wo Berthold mich in seinem Studentenzimmer unterrichtete. Der erschütterndste Eindruck, die jüdische Reformgemeinde in der Johannisstraße. Im Haus zur Seite hatte ich Religionsunterricht. Das Haus in Trümmern, die Synagoge ein Schutthaufen. Ich dachte, wie oft habe ich den Vater hier stehen sehen. In den verschütteten Räumen neben uns war ein Klappern und Schürfen. Nach einer Weile kam ein Mann herausgeklettert, ein Emaille-Schild in der Hand. Er sagte ganz unbefangen, »Das ist ja jetzt gar nicht aufzutreiben und man braucht es doch.« Auf dem Schild stand, »Es wird gebeten, die Kleider in der Anstalt zu ordnen.« Sonntagmorgen, 28. Juli 1946. Neumark sei 2 Tagen verhaftet. Mir fiel sofort sein weit zurückliegender Zusammenstoß mit der Fenske ein. Schröder verschaffte mir Zusammenkunft mit Staatsanwalt Kohn. Ich sagte von Neumark, ich bürge für ihn mit allem, was ich bin und habe. Die Familie bemüht sich um Leumundszeugen. Der Präsident Friedrichs hat abgelehnt, trotzdem er mit Neumark gut bekannt ist. Und Gute, als er von meinem Eingreifen hörte, fuhr ganz erschreckt heraus, »Du, sei vorsichtig.« Im Abendgymnasium über Uhland gesprochen. Nach der Stunde stehen die Leute bis zum Dunkelwerden um mein Katheder. Ein Knäuel umgibt mich bis zur Tram, beklagt sich über einige Lehrer, man schüttet mir auch sonst das Herz aus. Ich glaube wirklich, ich habe das Herz der Jugend für mich. Wieso, weiß Gott allein. Leider ein ganzer Tag vergällt durch langen Brief Georgs. Ich müsste sofort alles öffentliche Auftreten unterlassen, mich auf die TH-Professur beschränken, viel ruhen, wenig gehen oder ich sei ein verlorener Mann. Georg, der Spezialist in Angina. Übrigens helfe kein Kulturbund und kein Auftreten eines Semiten. Deutschland sei nur durch einen Staatsmann zu retten, sonst gehe es am dritten Punischen Krieg völlig zugrunde. Donnerstagmorgen, 22.08.46. Nachdem am Montag Frau Neumark hier war, sehe ich die Affäre sehr düster an. Russischer Standpunkt? Er habe auf Befehl der Gestapo Listen zu Deportierender, isolierter, privilegierter zusammengestellt. Das heißt, von Juden, die durch arische Ehen geschützt, neuerdings aber verwitwet oder getrennt lebten. Vielleicht hätte die Gestapo ohne Neumarks Hilfe den oder jenen übersehen. Ergo sei er schuldiger Mithelfer. Briefe vom Aufbauverlag. LTI akzeptiert. Ich solle dringend angeben, wann ich die restlichen Stücke sende. Tja, wann? Sonntag Pressefest im Luisenhof. Gestriger Tag zur Rechtmachung des Abendvortrags vor der Freien Jugend. Morgen Aufnahme unseres Gesprächs Heroismus. Neumark hat durch Friseur Gustl an mich durchgegeben, er habe jetzt die Anklageschrift erhalten. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er halte seine Verurteilung für sicher. Am Morgen im Gespräch mit Eva, sture Linie und vorläufige Resignation beschlossen. Das Sowjetnachrichtenbüro verlangte telefonisch von mir Stellung zu Stalins Friedenserklärung. Ich sagte die üblichen zustimmenden Worte. Mittwochabend, 9. Oktober 1946. Ich weiß, wie diese Ovationen zustande kommen, wie wenig dauernden Ruhm sie verschaffen. Und doch hat mir der komisch konventionelle Betrieb dieses 65. Geburtstages sehr wohlgetan. Blumenkörbe, feierliche Glückwünsche, grafisch hergestellte Adressen der SED, gezeichnet Grotewohl, Buchwitz, Köhnen, Artikelchen und Foto in der Sächsischen Zeitung. Ich bin der große Gelehrte, der Berufene, wohin berufen? Und über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannte Romanist. Der Kämpfer für, es geht sanft ein und schmeckt doch bittersüß. Mittwoch, 16.10. Samstagabend okkupierten uns auf anstrengende, aber erfreulichste Weise die Geschwister Ernst und Doris Machol. Um beide eine Aura der Selbstständigkeit, Tüchtigkeit, Abenteuerlichkeit, sicher auch des Idealistischen. Besonders um Doris. In freier Ehe mit Mackie, Max Kahane, 35 Jahre, Spanien- und Frankreich-Kämpfer. Sonntagabend, 20. Oktober 1946. Gestern in Meißen vor etwa 75 Hörern gut gesprochen. Ich ging leidenschaftlich in die Höhe, als eine ältere Dame mir entgegenhielt, man wisse nicht, wem man glauben solle. Ich erwiderte erbittert, gehen Sie durch das vernichtete Dresden, dann werden Sie wissen, wem Sie nicht glauben können. Berlinfahrt, 30.11. bis 2.12. Samstagmittag erschien ein schwerer Franzose mit frischestem Fahrer. Unheimlich rasche Fahrt, 110 Kilometer, alles auf Zentimeterbreite überholt, kurz nach 4 in Berlin. Ich fuhr erst zu Annie Klemperer. Annie, jugendlich aussehend, aber fast taub. 61 Jahre, sehr herzlich zu mir. Ich musste Kakao trinken, weißes Brot essen. Ich bekam Zigaretten und ungerösteten Kaffee geschenkt. Ihr Sohn Peter vor dem Abitur, will Arzt werden, politisch interessiert für SPD, ist mir gegenüber beflissen, hat aber offenbar kein gutes Verhältnis zur Mutter, spricht mit ihr betont leise, während man doch brüllen muss, um ihr verständlich zu sein. Von Annie zu Doris Machol. Sie wohnt am Eingang von Weißensee mit ihrem Mäcki zusammen. Bohème-Wirtschaft. Kahane spricht sehr ruhig und offen von ihrem Verhältnis. Er stand vor dem Referendar, als die Hitlerei ihn aus dem Studium warf. Beide Abende sehr gemütlich und nahrhaft. 1947. Gestern Telegramm von Annie Klemperer. Georg sanft entschlafen. Mittwochmorgen, 15.01.47, Dr. Willi Katz tot. Seltsam, wie das für mich mit Georgs Tod zusammentrifft. Als ich ihn zuletzt sprach, war er schon todmüde. Katz ist nur 2 Jahre älter gewesen als ich. Samstagabend, 8.02.47. Die Kälte lässt nicht nach, in der Küche ist es zum Erstarren. Ein hübscher Brief von Peter Klemperer. Er sei von der SPD zur SED übergetreten. Eine Jugenddiskussion habe ihn davon überzeugt, dass ich recht hätte. Die SPD sei einseitig westlich orientiert und ein Sozialist könne nicht gegen Russland gehen. Brief von Vossler. Er rate von Greifswald ab. Ich gehörte nach Leipzig. Montagabend, 14. April. Aussprache mit Gute und Simon. Neue Situation, mir als Keule auf den Kopf. Jan geht nach Jena. An seine Stelle ist bereits Werner Kraus aus Marburg berufen. Man lässt mir die freie Wahl zwischen Emeritierung hier und Annahme in Greifswald. Noch einer ist nach Leipzig berufen. Kühn. Welche Farce. Man habe keinen anderen. Er habe seine Broschüre widerrufen, sei nicht eigentlich Nazi. Man sei entvölkert, halb Leipzig drohe mit Abwanderung nach Westen. Freitag, 2. Mai gegen Abend. Gestern, 1. Mai, ein ganz neues. Volksredner. Fahrt im kokettesten Frühling durch Halbsachsen. Wunderschön, wenn es auf Randstraßen bergauf geht. Unten ein Flussband, metallisch, strahlend, Hügel, Ferne, weiße Blütenbäume, rosa Sträucher, Magnolien, Birken. Als wir um 10 ankamen, wurden schon eifrig Begrüßungen gesprochen, vielmehr geschrien. Neben dem Redner ein Lautsprecher. Ankündigung: Es spricht jetzt der Hauptreferent Professor Klemperer aus Dresden. Ein Augenblick der Leere in mir, dann schrie ich los. Mittwoch gegen Abend, 7. Mai 47. Gestern trat Eva öffentlich auf, begleitete in Freital die lange Stefan Hamann bei einem Schubertabend, spielte selber den Wanderer. Ich sprach gestern Mittag im Dresdner Rundfunk. Heute Mittag vor etwa 90 guten Leuten im Kunstgewerbemuseum, abends vor etwa 60 in Freital. Ich glaube, ich muss nach Greifswald. Mich quält der Gedanke, hier als Pensionierter abgetakelt zu sein. München, 15. bis 19.05. Neustädter Bahnhof, 17 Uhr, Schnellzug, 2. Klasse. Um 22 Uhr Plauen, dann ein Kohlenzug, Packwagen, nach 40 Stunden in München. Hotel Burghof. Dieser Tag war unser Hochzeitstag, der 16. Mai gewesen. Das fiel mir erst am Sonnabend ein, wo ich Evas Kompositionen zu greifen hoffte. Im Taxi zu Stühlers, herzlichste Aufnahme. Das Notenpaket hatten sie noch nicht erhalten und fürchteten Verschiebung. Ich lud Stühlers auf und wir fuhren zu R. Nein, die Sachen habe er nie aus dem Spital abgeholt. Ja, den Brief habe er damals von mir erhalten. Wir fuhren zum Martinsspital. Aussage, man habe das Paket ausgeliefert, da der Abholer den Brief in meiner Handschrift vorgelegt habe. R. selber sei nicht der Abholer gewesen. Ich nahm R. beiseite, sagte ihm, ich sei nicht rachsüchtig. Wenn er mir nur die Noten zurückschaffe, würde ich Ruhe geben. Er blieb dabei, er habe das Paket nicht abgeholt oder abholen lassen. Ich ließ ihn laufen und fuhr zum Polizeipräsidium, wo ich Anzeige machte. Der Beamte hielt die Sache für aussichtslos. Von da an habe ich keinen ruhigen Tag mehr gehabt. Jeden eigenen Erfolg empfand ich als Ungerechtigkeit gegen Eva, die nun alles verloren hat. Die Kompositionen nach den Bildern und den Bauplänen. Dresden, Mittwochmorgen, 28. Mai 1947. Eva hängt mehr als je an ihrem Garten und ihrem kleinen Kater. Der Verlust hat sie schwer getroffen. Dresden, 28. September 1947. Vortrag in Meißen. Hübsche Hinfahrt, Erfolg und erst nach eins zurück. Lese bald dieses, bald jenes meiner LTI. Ich fand die ersten Exemplare am Freitag hier vor. Montagmorgen, 5:45, Berlin, 22. September 1947. Am Sonntag auf der Fahrt nach Berlin gab es wieder den üblichen Zusammenstoß mit Leuten, die auf Russen und SED schimpften. Die deutsche Kriegsschuld auch am Zweiten Weltkrieg bestritten. Ich halte Eingreifen für Pflicht und ernte nichts als Feindseligkeit und Herzbeschwerden. Am Dienstag mit Eva bei Volk und Welt, wo sie sich groß einführte. Von der LTI sind 10.000 Exemplare gedruckt, nächstes Jahr weitere 10.000 vorgesehen. Der Mittwoch brachte dann die Entscheidung für Greifswald. Das Anerbieten, das man uns machte, war so, dass ich es nicht ablehnen konnte. Eva schien wechselweise zufrieden und schwer bedrückt. Montagabend, 6. Oktober, Dresden. Frau Ahrens und Tochter aus Quakenbrück erschienen. Kosteten mich den ganzen Nachmittag und 350 Mark längst vergessener Schulden dazu. Peinlich und interessant an diesem Besuch war seine absolute West-, England- und Schuhmacherfreundlichkeit von dem gutwilligen Demokratismus Trumans und der Engländer. In allem und jedem hielten die Ahrens uns für so falsch berichtet und so verbohrt, wie wir sie. Dabei blieben wir persönlich ganz im Freundschaftlichen. Ost- und Westdeutschland sind einander nicht so sehr feindliche als völlig fremde Brüder geworden. Jeder verlangt ein Widmungsexemplar meiner LTI, jetzt sogar der Kohlenhändler Schal. Donnerstag Vormittag, 23. Oktober 1947. Gestern in der TH. Schottländer erhält mein Zimmer dort. Ich will es mir gar nicht eingestehen, welche Erlösung es für mich bedeutet, nun doch noch am Ende meines Lebens ein Universitätsordinariat erlangt zu haben. Wenn auch nur in der Ostzone und dort das Kleinste. Die Frage, ob man als Verfolgte des nationalsozialistischen Regimes nach 1945 in Deutschland bleiben möchte, ist komplex und nicht einfach zu beantworten. Das zeigt sich auch an unserer heutigen Folge. Klemperers Argument, dass Deutschland nun mal die Heimat sei, ist absolut nachvollziehbar. Genauso verständlich sind aber auch die Worte derjenigen, die fliehen mussten oder das Grauen der Konzentrationslager überlebt haben. Jeder freundlich grüßende Nachbar könnte ein NS-Täter sein. Klemperers Art, sich dem zu stellen, ohne sich von der geheuchelten Freundlichkeit der Gesellschaft blenden zu lassen, kommt sehr gut durch. Auch in der kommenden Folge müssen sich die Klemperers eine Grundsatzfrage stellen. Dann nämlich, als Deutschland in Ost und West geteilt wird und damit in zwei unterschiedliche Systeme zerfällt. Bleiben sie in der sowjetisch geprägten DDR oder sollen sie doch in den kapitalistischen Westen gehen? Das hört ihr in der nächsten Folge, die ihr ab sofort in der Deutschlandfunk-App findet und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen erfahren möchtet über die Nachkriegszeit und die junge DDR, findet ihr dort auch eine Sonderfolge. In der widme ich mich den vielen Themen, die wir heute angesprochen haben, nochmal ausführlicher. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.